And let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. And thank you for your Holy Spirit. Und danke für deinen Heiligen Geist. That lives in us. Der in uns lebt. Through Christ. Durch Christus. And we pray that you bless this portion. Und wir beten, dass du jetzt diesen Teil segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. The Apostle John, before he died, der Apostel Johannes, bevor er gestorben ist, he wrote a small letter. Hat einen kurzen Brief geschrieben. And in this letter, und in diesem Brief, it says, "Love not the world." Steht drinnen, dass wir nicht die Welt lieben sollen. And don't love the things in the world. Und liebe nicht die Dinge in der Welt. For if we love the world, denn wenn wir die Welt lieben, the love of the Father is not in us. Ist die Liebe des Vaters nicht in uns. And we've heard the term like that's a worldly church or that's a worldly church. Und wir haben diesen Ausdruck schon gehört, das ist eine weltliche Gemeinde oder das ist eine weltliche Gemeinde. We've been called a worldly church by some other churches. Wir wurden von anderen Gemeinden auch schon eine weltliche Gemeinde genannt. And this idea of the world. Und diese Idee von der Welt. Love not the world. Liebe nicht die Welt. What is the world? Was ist die Welt? But it's the company of people. Es ist einfach eine Gemeinschaft von Menschen, made up of religious and non-religious people, die sich aus religiösen und nicht religiösen Leuten zusammensetzt, Christians and non-Christians, Christen und Nicht-Christen, who want their portion in this life, die ihren Anteil in diesem Leben haben wollen. That's what worldliness is. Das ist Weltlichkeit. It means I don't see anything beyond my life in this world. Das bedeutet, dass ich nichts anderes sehe als mein Leben in dieser Welt. We see that in Psalm 17. Und wir sehen das im Psalm 17. Verse 14. Vers 14. The second phrase says, from men of the world whose portion is in this life. Im zweiten Teil, vor den Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben. Whose belly you fill with your treasure. Denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, they are satisfied with children, deren Söhne auch noch satt werden, and leave their abundance to their babes, und ihren Kindern ein Übriges hinterlassen. As for me, I shall behold your face in righteousness. Ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. I will be satisfied with your likeness when I awake. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. You know how we awake? Wisst ihr, wie wir aufwachen? When we pass over the other side, wenn wir auf die andere Seite kommen, we're going to realize that, boy, you know what? I think I was asleep in this world. Wir werden dann erkennen und sagen, oh, ich habe wirklich geschlafen in dieser Welt. When we pass over, wenn wir rüberkommen auf die andere Seite, into the next world, in die nächste Welt. And one day the Lord will call us from the grave. Und eines Tages wird uns der Herr vom Grab heraufrufen. And the Lord said in John 5, don't marvel at this. Und der Herr sagt in Johannes 5, wundert euch nicht darüber. Don't marvel at this. Wundert euch nicht. It's not a big deal. Es ist eigentlich keine große Sache. One day I'm going to call you from the grave. Eines Tages werde ich euch vom Grab herausrufen. And our physical body will be reunited with our spirit. Und unser physischer Körper wird mit unserem Geist wieder vereint werden. And we will be immortal for eternity. Und wir werden unsterblich sein für die Ewigkeit. I can just imagine some people thinking, oh, that sounds so ridiculous. Und ich kann mir nur vorstellen, wie manche jetzt denken, ja, das klingt doch so lächerlich. The Lord said, don't marvel. Der Herr hat gesagt, wundert euch nicht. The day is coming. Der Tag wird kommen. And the psalmist said, as for me, und der Psalmist sagt, I will behold your face in righteousness. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. See, this is the spiritual mind. Das ist die geistliche Gesinnung. The difference between the worldly mind and the spiritual mind. Der Unterschied zwischen einer weltlichen und einer geistlichen Gesinnung. Is that the worldly mind doesn't see beyond the grave. Ist, dass die weltliche Gesinnung nicht über das Grab hinaussieht. And we live our whole life. Und wir leben ein ganzes Leben. Teaching our children to see the future. Lernen unsere Kinder, die Zukunft zu sehen. Johnny, study in school. Johnny, lerne in der Schule. Because you want to go to the university. Weil du einmal auf die Universität gehen möchtest. Because after the university. Denn nach der Universität. Then you want to get married and have kids. Dann willst du heiraten und Kinder kriegen. Have a good life. Und einfach ein gutes Leben haben. My father said that to me all the time. Mein Vater hat das ständig zu mir gesagt. Robert, work hard. Robert, arbeite hart. Play tennis. Spiel Tennis. Practice music. über die Musik. Then you won't have the life that I have. Dann wirst du nicht das Leben haben, das ich gehabt habe. And my dad was teaching me to see the future. Und mein Vater hat mich gelehrt, die Zukunft zu sehen. Teaching me to save money. Hat mich gelehrt, Geld zu sparen. But it's interesting, my dad didn't teach me to see beyond the grave. Aber es ist interessant, mein Vater hat mich nicht gelehrt, über das Grab hinauszusehen. It's like we understand this. Es ist so, dass wir es verstehen, that we need to plan for the future, dass wir für die Zukunft planen müssen. But we act like retirement will last forever. Aber wir agieren so, als würde die Pension für ewig dauern. And then I'm gonna retire. Und dann gehe ich in die Pension. And? Und? Yeah, that's it. Ja, das ist es. I'm gonna retire. Ich werde in Pension gehen. And? Und? Yeah. Forever. Ja, für immer. I'm just gonna retire forever. Ich werde einfach für immer in Pension gehen. The worldly person doesn't see beyond that. Die weltliche Person sieht nicht über das hinaus. The worldly person for one reason can't see beyond that because he has no living hope. Die weltliche Person kann über das nicht hinaussehen, weil sie einfach keine lebendige Hoffnung hat. It says in Hebrews 2 that the unbeliever lives in the fear of death. Es heißt in Hebräer 2, dass der Ungläubige in der Angst des Todes lebt. So there's a willful denial. Es gibt also ein willentliches Verleugnen. I remember when I was a first a believer, I was 18 years old. Ich erinnere mich, wie ich gläubig geworden bin mit 18. You know, we were standing in a prayer meeting. Wir sind da gestanden in einem Gebetstreffen. Outside, you know, we all had long hair and draußen, wir hatten alle lange Haare. You know, praying around a campfire und haben ums Lagerfeuer herum gebetet. Praise you, Lord. And, oh, praise and I remember we did that, you know, once, twice, 20 times, 50 times. Und ich erinnere mich, wir haben das einmal, zweimal, 50 Mal gemacht. I remember the night I was like, ja, ich erinnere mich an den Abend, wo ich eben so war. I wonder what my friends are doing in the bar. Und ich mir gedacht habe, ich frage mich, was wohl meine Freunde in der Bar machen. And I started to be like, I wonder if I want to pursue this life. Und plötzlich habe ich mir irgendwie gedacht, ich frage mich, ob ich wirklich dieses Leben haben will. Being spiritually minded. Geistlich gesinnt zu sein. And that means to look beyond the grave. Und das bedeutet, über das Grab hinauszusehen. That means everything that I do is affected by what's beyond the grave. Und das bedeutet, dass alles, was ich tue, beeinflusst ist von dem, was über das Grab eben hinausgeht. And then I got a phone call. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, that one of our friends was killed. Dass einer unserer Freunde getötet worden ist. This was one of the most sweetest and beautiful girls in the high school. Das war eine der liebsten und schönsten Mädchen in der Mittelschule. 17 years old. 17 Jahre alt. And they were drinking and driving. Sie haben getrunken und sind dann gefahren. And they hit a tree. Und sie sind auf einen Baum and gefahren. Und sie ist gestorben. I went to the funeral. Ich bin zum Begräbnis gefahren. And there she was. Und da war sie. And there were all my friends from da waren high school. Alle meine Freunde von der Mittelschule. And her boyfriend was laying, he could not stand. Und ihr Freund ist am Boden gelegen, er konnte nicht mal stehen. He was like a jellyfish on the ground crying and throwing himself and crying and just out of control. Er war einfach so wie eine Qualle oder so ein Fisch am Boden und hat nur geweint und geweint und sich gewunden. And as I was watching everybody, und wie ich dann alle angeschaut habe, I thought, this is why I made that decision. Habe ich mir gedacht, das ist der Grund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Because Jesus Christ conquered this. Weil Jesus Christus das erobert hat. You don't, I don't know ich weiß how long nicht, I'll live. Wie lange ich leben werde. But to be worldly minded, aber weltlich gesinnt zu sein. Turn to Psalm 49 for a moment. Schlag dir mal Psalm 49 auf. Verse 10. Vers 10. For he sees that even wise men die. Vers 11 im Deutschen. Nein, er wird sehen, auch die Weisen sterben. The stupid and the senseless alike perish. So wo die Toren und Narren umkommen. And leave their wealth to others. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Their inner thought is that their houses are forever. Verse, the next Gräber verse. Sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für. Let's read it again. Their inner thought is that their houses are forever and their dwelling places to all generations. Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für. Verse 12. Hörst du? The man in his pomp will not endure. Ein He Mensch is like the beast that perishes. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. I worked so hard as a little boy. Ich habe so hart gearbeitet als ein kleiner Bub. With my dad. Mit meinem Vater. And we built vineyards in the back of our house. Und wir haben Weingärten gebaut hinter unserem Haus. And his job was to cut all the branches of all the trees. Und sein Job war, die ganzen Äste abzuschneiden von den Bäumen. Wisst ihr, was mein Job war? To pick them up. Die wieder aufzuheben. There were not hundreds. Das waren nicht Hunderte. There were thousands sondern Tausende. Of branches. He had all these trees and every kind of fruit you could imagine. Er hatte so viele Bäume, jede Frucht, die du dir vorstellen kannst. Robert, come here. Komm her. We got some work to do. Wir müssen da arbeiten. Oh, Dad, come on, Dad. Papa, nicht. Don't give me that. Come here. Sag das nicht. Komm her. Start picking those up. Heb die auf. Dad, there's thousands. What are you doing? Papa, das sind Tausende. Was machst du denn? And we built rock walls. Und wir haben dann Steinmauern gebaut. For the grapes. Für die Weintrauben. And this and that and für das und das. I remember the wheelbarrow. Und ich erinnere mich an die Scheibtruhe. Put the rocks in the wheelbarrow, Robert. Gib die Steine in die Scheibtruhe. My dad died at 58 years old. Mein Vater ist mit 58 Jahren gestorben. And you know, a very nasty man bought our house. Und ein sehr gemeiner Mann hat unser Haus gekauft. A very nasty man bought that house. Sehr gemein und unangenehmer Mann. And if my dad could come back and see who is living in his house. Und wenn mein Vater zurückkommen könnte und sehen würde, wer in seinem Haus lebt, he would just shake his head. Dann würde er nur seinen Kopf schütteln. And think, why did we pour all that time? Und sich fragen, warum haben wir all diese Zeit? Nothing wrong with working hard. Da hineingesteckt. Es ist nichts falsch damit, hart zu arbeiten. But if this is the end, aber wenn das Ende ist, if that's what I live for, wenn das alles ist, wofür ich lebe, the Lord said, where your treasure is, that's where your heart is. Der Herr hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. And there's a story in Luke chapter 12, und es gibt eine Geschichte in Lukas 12 of a rich fool, von einem reichen Narren. And he was very productive. Und er war sehr produktiv. And he said, wow, I have such a surplus. Und er hat gesagt, Wahnsinn, ich habe so einen Überfluss. I will build bigger barns. Ich werde jetzt noch größere Scheunen bauen. I'll tear down the old ones. Ich werde die alten niederreißen. And build new ones. Und neue bauen. And I will store everything. Und ich werde alles aufheben. And I will eat, drink and be merry. Und ich werde essen, trinken und fröhlich sein. And the next verse says. Und der nächste Vers sagt. And God said. Dann hat Gott gesagt. You fool. Du Narr. Tonight. Heute Abend. This very night. Diese Nacht. Your soul is required of you. Wird deine Seele von dir verlangt werden. And who will possess what you have? Und wem wird es dann gehören, was du jetzt hast? And it says, so even when my life consists of an abundance of wealth. Und so heißt es, sogar wenn mein Leben einen Überfluss an Reichtum hat. It's not life. Das ist nicht Leben. To be spiritually minded is to look beyond the grave. Geistig gesinnt zu sein heißt, über das Grab hinauszusehen. And to be spiritually minded is to receive Christ. Und geistlich gesinnt zu sein bedeutet, Christus anzunehmen. So that I have confidence to pass beyond the grave. Damit ich Zuversicht habe, über das Grab hinauszukommen. Jesus died on that cross so I could be spiritually minded. Jesus ist auf diesem Kreuz gestorben, damit ich geistlich gesinnt sein kann. There's a lot of religions who think beyond the grave. Es gibt viele Religionen, die auch über das Grab hinausdenken. But there's no confidence. Aber es gibt keine Zuversicht. There's a fear. Es gibt Angst. A natural hope that maybe God will be, he'll wink at my sin. Eine natürliche Hoffnung, dass vielleicht Gott die Augen zumacht über meine Sünde. But when Jesus died on that cross, aber wie Jesus auf dem Kreuz gestorben he said, ist, it is finished. Hat er gesagt, es ist vollbracht. And his blood took care of sin. Und sein Blut hat die Sünde wettgemacht. So that I don't have to fear. Damit ich mich nicht fürchten muss. A holy God. Vor einem heiligen Gott. And I can set my I can set my mind on the things above. Und ich kann meine Gesinnung auf die Dinge von oben richten. And that affects me in my daily life. Und das beeinflusst mich in meinem täglichen Leben. Because to be worldly minded means I want my portion now. Weil weltlich gesinnt zu sein bedeutet, ich will meinen Anteil jetzt. And that means I will do this. Und das bedeutet, ich werde es machen. When we want our portion, we get selfish. Wenn wir unseren Anteil wollen, dann werden wir selbstsüchtig. When we're spiritually minded, it doesn't really matter. Wenn wir geistlich gesinnt sind, dann macht das nichts. You wanna, ist egal. You can do it. I don't care. Du kannst das machen, es ist mir egal. I will serve the Lord. Ich werde dem Herrn dienen. I will be the least. Ich werde der Kleinste sein. Because this is only temporal anyway. Weil das sowieso nur zeitlich begrenzt ist. So if you want to be the big person, also wenn du die große Person sein möchtest. If you want to be the big guy, wenn du der große sein möchtest. If you want to be the big guy, wenn du der große Mann sein möchtest. I'll be the little guy. Dann bin ich halt der Kleine. I don't care. What do I care? This is so temporal here. Das macht mir nichts. Das ist alles so zeitlich begrenzt. And the Lord said, judge nothing before the time. Und der Herr sagt, richte nichts vor seiner Zeit. He said that the last will be first and the first will be last. Er hat gesagt, der Letzte wird der Erste sein und der Erste der Letzte. So I want to be spiritually minded. Also möchte ich geistlich gesinnt sein. I want to take advantage of the things I can in this world. Ich möchte die Dinge nützen, die ich kann in dieser Welt. 1 Corinthians 7:31. But I don't want to make full use, as the Apostle Paul said. Aber ich möchte auch das nicht voll ausnützen, so wie Apostel Paulus gesagt hat. I want to pour my heart into it. Ich möchte nicht mein ganzes Herz da hineinschütten. Sure, I want a good car. Natürlich möchte ich ein schönes Auto. So I and the best car I can have. Und das Beste, das ich haben kann. Without becoming worldly minded. Ohne deshalb weltlich gesinnt zu werden. Look what God has given me and I purchase a car. Ich schaue mir einfach an, was Gott mir gegeben hat und kaufe mir dann ein Auto. Car that won't break down is better. Ein Auto, das nicht zusammenbricht, ist besser. You know, to be spiritually minded doesn't mean that we are impractical. Geistlich gesinnt zu sein bedeutet nicht, dass wir nicht praktisch sind. Right? The Lord was very practical. Der Herr war sehr praktisch. They got into boats and they were very practical. Die sind in Boote eingestiegen und sie waren einfach praktisch. When the Lord fed the 5,000, he said, break them into groups of 50. Und wie der Herr die 5,000 gespeist hat, hat er gesagt, teilt die einen Gruppen von 50 Leuten und hunderte Leute. He was very orderly, very practical. Er war sehr geordnet und sehr praktisch. When he preached in places where his voice could project. Wie er gepredigt hat, hat er auch an Orten gepredigt, wo man seine Stimme hören konnte. He was very smart. Er war einfach sehr gescheit. He knew what to do. Er hat gewusst, was er he tun was muss. A practical man. Er war ein praktischer Mann. But his heart was not in the world. Aber sein Herz war nicht in der Welt. You know, there's a lot of Christians who are worldly minded. Es gibt viele Christen, die weltlich gesinnt sind. It's like they believe in God, but they just don't think like they're gonna pass on. Sie glauben schon an Gott, aber sie denken einfach nicht so, als würde das weitergehen später. My closest friend in Bible school. Mein engster Freund in der Bibelschule. I came here to Austria and he went to Greece. Ich bin hierher gekommen nach Österreich und er ist nach Griechenland gegangen. He would visit me here and I would visit him there. Er hat mich hier besucht und ich ihn dort. I started a church here and he started a church there. Ich habe eine Gemeinde hier begonnen und er dort. I would go down there and we would sit down in Saloniki and we would sip frappes and talk about the Lord. Ich bin hingefahren und wir sind dann in Saloniki gesessen und haben Frappe getrunken und über den Herrn gesprochen. And discussed things. Und Dinge diskutiert. And he died. Und dann ist er gestorben. Suddenly he had a brain tumor. Plötzlich hatte er einen Gehirntumor. I couldn't my closest friend. Mein engster Freund. Suddenly just was gone. Plötzlich war er weg. With the Lord. Mit dem Herrn. But he was a spiritually minded guy. Aber er war ein geistlich gesinnter Mann. But you know what? When people pass on. Wenn Leute weitergehen. I often ask myself, why does God take people who were young? Ich habe mich oft gefragt, warum nimmt Gott Leute zu sich, die sehr jung sind? So that I have my heart there. Damit ich mein Herz dort habe. And my friend Tom, mein Freund Tom, der gestorben whenever ist. I came to Saloniki, jedes Mal, wenn ich nach Saloniki gekommen bin, at the airport, hat er mich am Flughafen abgeholt and he talked like this. Und hat so geredet. Hey Rob. He said, this place is gonna blow your mind. Dieser Platz, der wird dich total von den Socken nehmen. And we go to Hal Kitty Key and he always say, hey Rob. Und wir sind dann nach Halkidiki gefahren und ihm gesagt, hey Rob. Like he said my name like it was R-A-B or something. Er hat meinen Namen so gesagt, wie wenn das R-A-B steht. Hey Rob. Hey Rob. It's Rob anyway. Hey Rob, this place is gonna blow your mind. Hey Rob, dieser Platz wird wirklich dich von den Socken hauen. And I know when I pass over one day. Und ich weiß, wenn ich einmal auf die andere Seite komme. And I'm going up, you know. Und ich gehe hinauf. And it is, you do fly away. It says that. Und es steht drinnen, dass wir einfach wegfliegen. Psalm 90 verse 10. Psalm 90 Vers 10. We fly away. Wir fliegen weg. And I get there. Und ich komme dorthin. I know who's going to be waiting at the gate. Ich weiß, wer da schon bei der Tür auf mich warten wird. It's going to be Tam. Es wird der Tom sein. And I'm going to be coming in. Und wenn ich da reinkomme. He's going to say, "Hey, Rob!" Und wir sagen, "Hey, Rob!" This place is going to blow your mind. Dieser Platz wird dich von den Socken hauen. I've been everywhere. Überall. Come on! Komm! To be spiritually minded. Geistig gesinnt zu sein. It affects me now. Das beeinflusst mich jetzt. In everything I do. In allem, was ich tue. In the way I speak to people. In der Art, wie ich mit Leuten spreche. The Lord said, "Be the servant of all." Der Herr hat gesagt, sei der Diener von allen. Put your treasure in heaven. Gebe deinen Schatz in den Himmel. How do we put our treasure in heaven? Wie machen wir das, dass wir unseren Schatz im Himmel haben? By refusing it here. Indem wir den Schatz hier verleugnen oder ihn nicht wollen. Ich werde der Diener sein. You go ahead, I'll take care of it. No problem. I'll take care. Geh schon, ich kümmere mich darum. I'll do it. Ich mach's. I want to help. Ich möchte helfen. What can I do? Was kann ich machen? How can we serve others? Wie können wir anderen dienen? You know, so many times people are worldly minded because they want their portion now. So oft sind Leute einfach weltlich gesinnt, weil sie ihren Anteil jetzt haben they're wollen. Calculating. Sie rechnen so. Oh, I'm gonna, no. No one will take advantage of me. No. Niemand wird no. mich ausnutzen. Nein, hey, nein. Can you help me? Kannst du mir helfen? Oh. I would love to. Ich würde es wirklich gern machen. But I've got an appointment. Aber ich habe da jetzt mir schon was ausgemacht. No problem. Kein Problem. Oh boy, I almost had to do that, but I didn't have to do it. Ah, ich habe das schon fast machen müssen, aber irgendwie habe ich es doch nicht machen müssen. Oh, you're so smart, right? Ja, du bist so gescheit. Oh yes. Ah ja. I don't do much around here. Ich mach nicht viel hier. Look at all these foolish people just serving. Schau dir diese dummen Leute an, die einfach nur dienen. And I'm just here enjoying everything. Und ich bin einfach hier und erfreue mich an allem. I'm just consuming. Ich konsumiere einfach nur. Sure, you can do that. Natürlich, du kannst das you machen. Have your reward, du hast deine Belohnung. You worldly minded person. Du weltlich gesinnter Mensch. But when Jesus went to the cross, aber wie Jesus zum Kreuz gegangen he was not worldly minded, war er nicht weltlich gesinnt. He was thinking about you and me, weil er an dich und an mich gedacht hat. And about cleansing our sin away. Und darüber, dass er unsere Sünden wegreinigt. And for the joy that was set before him. Und für die Freude, die vor ihm lag. He endured the cross. Hat er das Kreuz erduldet. You know, we have a lot of business people here. Wir haben viele Geschäftsleute hier. Someday you're going to retire. Und eines Tages wirst du in Pension gehen. You can be a missionary. Du kannst ein Missionar sein. You can move to Africa. Du kannst nach Afrika ziehen. You can go to India. Du kannst nach Indien you gehen. You can go to Russia. Nach Russland. Don't be so worldly minded to think that you can't be a full-time missionary someday. Sei nicht so weltlich gesinnt, dass du denkst, dass du nicht eines Tages ein Vollzeitmissionar sein könntest. I've got 5 kids. Aber ich habe doch 5 Kinder. Those 5 kids will grow up. Diese 5 Kinder werden einmal erwachsen. Oh, I've got a job. Aber ich habe doch einen Job. Yeah, you'll retire one day. Ja, du wirst eines Tages in Pension hopefully. Gehen. Hoffentlich. Hopefully. An insurance man told me this. Ein Versicherungsmann hat mir gesagt. I said, "How can you make these things so cheap?" Ich habe ihn gefragt, wie kannst du könnt ihr diese Dinge so billig machen? I'll tell you a secret. Ich sage dir ein Geheimnis. One out of 5 men die before they're 60. That's the way we do it. Einer von 5 Männern stirbt. One out of 3, I'm sorry. Einer von 3 Männern stirbt. We know that one out of 3 people who take the insurance policy will die before they retire. Wir wissen, dass einer von 3 Leuten, die diese Versicherung in Anspruch nehmen, sterben, bevor sie 60 sind. One out of 3 men. Einer von 3 Männern will die before they're 60. Werden sterben, bevor sie 60 one, sind. 1 2 3 4 5 6. 6 Leute. Two of us are gone before we're 60. 2 von uns werden sterben, bevor wir 60 sind. Possibly. Vielleicht. Right? So, with that, let's pray. Mit dem lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you. Danke. For sending Jesus. Dass du Jesus gesandt hast. Dying for our sin. Der für unsere Sünden gestorben ist. We can look to eternity with confidence. Dass wir auf die Ewigkeit mit Zuversicht schauen können. And we can live this life on earth. Und dass wir dieses Leben auf der Erde leben können. nicht etwas zu besitzen, but just enjoying it. Sondern uns einfach nur erfreuen. It's passing away. Es geht einfach weg. And we can use that which is temporal. Und wir können das verwenden, was zeitlich begrenzt ist. For that which is eternal. Dafür, was ewig ist. Thank you, Lord. Danke, Herr. For serving us. Dass du uns dienst. And teaching us to serve. Und uns lehrst zu dienen. Help us, Lord, to be a spiritually minded people. Hilf uns, Herr, dass wir geistlich gesinnte Menschen in sind. What we do. In dem, was wir tun. And how we spend our time. Und wie wir unsere Zeit verbringen. Learning your word. Dein Wort zu lernen. Investing in people. In Leute investieren. Affecting the people where we work. Dort einen Einfluss haben, wo wir arbeiten, auf die Leute. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute. Our time is short. Unsere Zeit ist kurz. But we have confidence in Jesus. Aber wir haben Zuversicht in Jesus. Maybe you're here tonight, you've never received Christ. Vielleicht bist du hier heute Abend und hast noch nie Jesus angenommen. If you died, wenn du stirbst, you don't know where you would go. Weißt du nicht, wo du hingehst? Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir beten heute? God wants to give you eternal life. Gott möchte dir ewiges Leben geben. As a gift. Als ein Geschenk. The Bible says it. Die Bibel sagt das. Through Jesus. Durch Jesus. Pray with me. Bete mit mir. Say, God in heaven. Sag, Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. I want to be spiritually minded. Ich möchte geistlich gesinnt sein. Life is so short. Das Leben ist so kurz. And so uncertain. Und so unsicher. Please. Bitte. Forgive me. Vergib mir. And receive me. Und nimm mich an. Into your family. In deine Familie. In Jesus' name. In Jesu Namen. If you want me to pray for you tonight, lift your hand. Wenn du möchtest, dass ich für dich bete heute, dann hebe deine Hand. Nobody's looking. Keiner schaut. Pray for me tonight. Bete für mich heute. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Anyone else? Noch irgendjemand? Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Father, you see our hearts tonight. Vater, du siehst unsere Herzen. Oh Lord, the world is so powerful. Oh Herr, die Welt ist so mächtig. With all its advertising. Mit all dieser Werbung. All its manipulation. All dieser Manipulation. Father, we pray. Vater, wir beten. Give us wisdom to live in this world. Gib uns Weisheit, in dieser Welt zu leben. Effectively. Auf effektive Weise. In the short time that we're here. In der kurzen Zeit, wo wir hier sind. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.